Im Spätherbst 2020 fand in Leipzig eine Wochenenddiskussion zu den Ideen Abdullah Öcalans statt. Zu Gast war Reimer, der Übersetzer der Bücher Abdullah Öcalans ins Deutsche und Mitglied der Initiative Freiheit für Öcalan. In 6 Blöcken wurde auf unterschiedliche Facetten grundlegender Gedanken eingegangen. Die Veranstaltung wurde aufgenommen und in 5 separaten Dateien nun veröffentlicht. Da allen TeilnehmerInnen versprochen wurde, ihre Stimmen nicht mitzuveröffentlichen, wurden ihre Beiträge von uns paraphrasiert und neu eingesprochen. Wir hoffen, wir sind mit Sorgfalt allen Menschen bestmöglich gerecht geworden. Die anschließende Veröffentlichung war nicht die Intention des gesamten Formats. Das lässt sich an den Hintergrundgeräuschen und den teilweise nicht eingebetteten Diskussionen nachvollziehen. Wir hoffen trotzdem, dass die Tonspuren Menschen einen Einblick in die Gedankenwelt Abdullah Öcalans eröffnen und Lust auf eine kritische Auseinandersetzung mit ihm und der Freiheitsbewegung im kurdisch-arabischen Raum machen. Alle Dateien findet ihr auf allesallen.noblogs.org. Viel Spaß! In der 3. der insgesamt 5 Dateien geht es um den Begriff der Freiheit. Ja, also ich will das gar nicht groß kommentieren. Es gibt also offensichtlich sehr viele Aspekte, über die wir nachdenken können, wenn die Frage nach Freiheit kommt. Das jetzt individuell versus kollektiv ist, was die materiellen Grundlagen davon eigentlich sind, inwieweit das ein Zustand ist oder eine Frage, ob es eine Bewegung hin zu einem bestimmten Punkt ist oder zum unbestimmten Punkt. Es hat sich halt auch das Verständnis oder die Auffassung, Definition möchte ich gar nicht mal sagen, von Freiheit in der kurdischen Bewegung über die Jahre sehr stark verschoben. Also tatsächlich weg von dem Begriff tatsächlich Freiheit hin zu freies Leben. Also zu eher so einer adjektivischen Verwendung von Freiheit in Bezug auf freies Leben, also die Möglichkeit, sich das Leben zu organisieren. Ich möchte vielleicht am Anfang mal kurz, ohne das zu kommentieren oder auszuführen, ich glaube es auch aus der Soziologie der Freiheit, ich bin aber nicht sicher, ob das da ist oder woanders ist, dass diese, was wir vorhin hatten, diese Diskussion über Wahrheit und das, was gestern in dem Video kurz war, die Frage von Liebe, das führt Öcalan zusammen. Also es ist ist keine Definition, aber sozusagen er nennt das auch Parole. Das ist sozusagen eine Parole, nach der wir leben können oder so, ist halt Wahrheit ist Liebe und Liebe ist freies Leben. Er führt das so zusammen. Also das ist das letztlich gleich, also es sagt wirklich gleich, also es ist quasi wirklich gleichbedeutend. Wahrheit, Liebe und freies Leben. Das ist so das, wo es für ihn philosophisch so hingeht. Ich würde aber gerne erstmal diese Entwicklung nachzeichnen, auch von dieser Freiheitsdiskussion in der Bewegung. Es ist in der Türkei insgesamt, gibt es halt eine sehr, sehr starke, also auch in der radikalen Linken der späten 60er, frühen 70er Jahre, gibt es so eine ganz starke antiimperialistische Grundtendenz, zu sagen, ja, die Türkei ist halt immer noch irgendwie so abhängig von den Amerikanern und so. Und wir sind für, also es hieß damals halt die Parole, oder bei manchen heute noch, vollständige Unabhängigkeit. Ja, vollständige Unabhängigkeit und dass Freiheit sozusagen in so einem Rahmen gedacht wird. Also wenn die Türkei sich von dem Imperialismus der USA befreien kann, dann ist halt so Freiheit. Da haben dann die PKK als erstes, glaube ich, Freiheit war gar nicht mal so die allergrößte Parole da, es ging eher um halt gegen den Kolonialismus war so die erste Parole. Zu sagen, im Kurdistan ist eigentlich eine Kolonie von den umliegenden Ländern und insbesondere der Türkei. Und als sozusagen Argument, es wurden ja damals auch viel die Klassiker sozusagen herangezogen oder halt Stellen, die halt das dann im eigenen Sinne entsprechend diskutiert haben. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wo es her ist. Ich glaube, es ist von Engels irgendwoher. Wo sozusagen zu der Frage der Kolonien dann gesagt wurde, eine Nation, die eine andere unterdrückt, kann selber nicht frei sein. Also, ne, dass es keine, für das türkische Volk oder für das Volk der Türkei keine Freiheit geben kann, solange das kurdische Volk unterdrückt ist. Und dass sozusagen die Befreiung Kurdistans ist eigentlich ein Mittel oder trägt dazu bei zur Befreiung der Türkei. Weil eben ein Volk, das ein anderes unterdrückt, selber nicht frei sein kann. Und diese gedankliche Figur, die zieht sich eigentlich auch bis heute durch. Das ging dann in den 90ern, als eben so die Frage der Frauenbefreiung sehr stark in den Vordergrund rückte, wurde das dann übertragen. Zu sagen, naja, wenn zum Beispiel in einer Ehe, wenn eine Frau unterdrückt ist, dann kann der Mann nicht glauben, dass er frei ist, weil er halt ein Unterdrücker ist. Das ist halt genauso wie wenn, na, das Volk der Türkei das Volk in Kurdistan unterdrückt, dann kann es selber nicht frei sein. Genauso kann der Mann, selbst wenn er alle Möglichkeiten hat, Sachen zu tun, also auch seine Frau zu irgendwas zu zwingen oder so, ist halt nicht möglich, dass er frei ist. Er kann nicht frei sein, wenn er ein Unterdrücker ist. Und dann wurde das halt weiter gesponnen, zu sagen, ja, da das so staatliche Unabhängigkeit ist eigentlich gar nicht, bedeutet gar nicht so viel, solange alle gesellschaftlichen Unterdrückungsverhältnisse weiter bestehen. Dann wurde halt gesagt, wenn in einer Gesellschaft die Frau nicht frei ist, dann ist auch das Land nicht frei. Also zu sagen, diese Forderung, die auch die PKK sehr vehement und massiv vertreten hat nach kurdischer Unabhängigkeit, ist halt keine wirkliche Freiheit, solange in der Gesellschaft selbst noch noch Unfreiheit besteht, nicht? Oder Unterdrückung. Damit hat sich die Perspektive sehr, sehr grundsätzlich eigentlich mit der Zeit verschoben. Also zu sagen, so eine Forderung nach, also selbst wenn man gar nicht sozusagen die Forderung grundsätzlich kritisiert nach staatlicher Unabhängigkeit, ist aber zu sagen, selbst wenn man die hat, das bringt eigentlich nichts, solange die Gesellschaft nicht frei ist. Und die Gesellschaft kann nur dann frei sein, wenn alle in ihr frei sind, insbesondere wenn die Frau frei ist. Das heißt, hat so eine Verschiebung dieses ganzen Freiheitsdiskurses über die Jahre stattgefunden. Wenn wir jetzt gucken, wie Öcalan die ganzen Sachen noch diskutiert, ist halt so, ich hatte das vorhin so ein bisschen angedeutet, ich glaube, da kam auch die Frage so ein bisschen her, dass das, was bei Hegel so ein bisschen so eine Entwicklung der Welt hin zu einem höheren Maß an Vernunft ist, also was nicht unbedingt jetzt die Vernunft im Denken bedeutet, sondern sozusagen an so Stimmigkeit, also ungefähr, dass so ähnlich diskutiert Öcalan eigentlich die Frage der Freiheit. Ja, also er sagt, er macht zum Beispiel bei der Frage der Diskussion von, hatte ich vorhin erwähnt, Materie und Energie oder biologischem Leben, dem Leben, da sucht er quasi in diesem Buch Soziologie der Freiheit, und das hat ja auch sehr stark so einen Essay-Charakter eigentlich, er sucht er so nach der Grundlage von Freiheit. Also beispielsweise, wenn er die Atomphysik diskutiert, also dass es halt kleinste Partikel gibt, die halt nicht sich auf eine Art und Weise bewegen, die nicht vorhersehbar und nicht mal wirklich messbar ist, also wie das in der Quantenphysik seit 100 Jahren diskutiert wird, sagt er, ja, da haben wir ja quasi eine gewisse Freiheit von der, also schon auf der Ebene der kleinsten Teilchen der Materie, weil ja eine alte Vorstellung zum Beispiel von Descartes, ne, der vorhin mit der Methode und dem, ich denke, also bin ich, ist ja so eine Vorstellung, dass die Welt eine große Maschine ist. Und wenn ich nur sozusagen alles wüsste, also wenn ich sozusagen von jedem Teilchen wüsste, wo es ist und wie es sich bewegt, also es ist zwar sehr viel Information dann, aber kann ich sozusagen weiterrechnen, wie die Welt im nächsten Augenblick aussehen wird. Also kann sozusagen alles letztlich weiter vorhersagen und bestimmen. Und sozusagen bleibt dann die einzige Frage noch, wenn das denn so ist, gibt es denn überhaupt einen freien Willen? Also kann ich mich als Mensch irgendwie bewusst für oder gegen was entscheiden. Und sozusagen diese Vorstellung, dass sowas grundsätzlich theoretisch zumindest möglich ist, ist ja eigentlich seit es eben Quantenphysik und Relativitätstheorie gibt, aus der Welt. Das ist halt sozusagen schon auch gar nicht denkbar. Also es ist gar nicht möglich, überhaupt diese Informationen überhaupt zu erlangen, über wo die ganze Materie sich gerade so aufhält und wie das so alles so strukturiert ist, also ab einer bestimmten Ebene. Und da sagt halt Öcalan dann, ja, das ist sozusagen die Tatsache, dass das nicht möglich ist, das ist sozusagen auch die materielle Grundlage für den freien Willen. Also das ist natürlich so ein bisschen philosophische Interpretation, aber ist sozusagen vielleicht ein bisschen zeigt, so welche Bedeutung er dieser Frage und dieser Diskussion beimisst. Nicht? Also früher haben sozusagen, wenn man so Lenin liest, dann ist halt so die Frage vom Denken oder vom Geist, weil er argumentiert halt für den Materialismus. Dass er sagt, also diese Vorstellung, die früher die Philosophen hatten, so Platon und die Idealisten, Nicht zu sagen, der Geist wäre etwas vom Körper getrenntes und der Geist würde eigentlich, das sei das eigentlich Wesentliche und die materielle Welt sei sozusagen nicht nur das Unwesentliche. Da würde dann jemand wie Lenin sagen, das ist halt Quatsch, weil Geist kann überhaupt nur auf einer materiellen Grundlage existieren. Also es gibt nur deswegen Geist, weil es ein Gehirn gibt. Und ohne Gehirn gibt es auch keinen Geist. So, das heißt, sowas wie Animismus, ne, dass irgendwie der Berg irgendwie eine Seele hat oder so, ist halt kindischer Aberglaube, den wir als wissenschaftliche Sozialisten überwunden haben, so dass wir halt, ich sehe so Grinsen, aber so ein bisschen stimmt es doch, oder? Von der, also ich vereinfache gern so ein bisschen, aber um so ein bisschen die Dings rauszustellen. Nicht, aber sozusagen diese Art und Weise zu überlegen, was, ne, was ist sozusagen das Verhältnis von Geist und von Materie, also das kann man zwar schon ein paar Mal auch mit dem Animismus und so, ist halt für Öcalan keine überwundene oder abgetan oder gelöste Fragestellung, sondern was, worüber es sich lohnt nachzudenken. Weil es halt natürlich unseren Blick auf die Welt verändern kann, über solche Fragen nachzudenken. Der eigentliche, und dann geht die Diskussion weiter über die Frage mit dem Leben, nicht? Es gibt ja biologisches Leben und das ist halt, hat ja eine sehr, sehr große Vielfalt in der Evolution. Es hat ja ist ja in sehr, sehr viele Richtungen, das sich entwickelt und besitzt eben sehr, sehr große Möglichkeiten. Sagt, das ist sozusagen auch eine Form von, wo sich ausdrückt, dass in der Welt, also im Sein, in der Materie, sozusagen die Tendenz zu Freiheit, zu Verschiedenheit angelegt ist. Ja, also die Welt wäre auch vorstellbar als ein Haufen von umherfliegenden Steinklumpen, wo drauf nichts lebt. So, aber offensichtlich ist Materie so gestaltet, dass sie eine Tendenz dazu besitzt, sich irgendwie zu organisieren, zu gruppieren und dann sogar Leben hervorzubringen. Insofern ist sozusagen bei ihm die Logik zu sagen, insofern ist halt sozusagen automatisch Verschiedenheit ist erstmal was Positives, sozusagen ein Merkmal von Freiheit. Also da kommt auch wieder dieses ökologische, die Verbindung zum ökologischen Denken. Und damit haben wir dieses Level von biologischer Vielfalt. Dann kommt als nächstes die Ebene der gesellschaftlichen Vielfalt. Also dass Menschen dadurch, dass sie eben Sprache entwickelt haben und eine außer der materiellen Welt, die sie vor sich finden, über Sprache und Kommunikation eine Kultur schaffen, also Sprachen schaffen, nicht Kunstwerke schaffen, Ideen schaffen, Vorstellungen entwerfen, Pläne schmieden, wie Sachen sein können, dadurch in der Lage sind, der materiellen Umwelt nochmal ganz andere Gestalt zu geben und sich auf viele verschiedene Arten zusammenzufinden, um irgendwas zu machen, zu singen, zu tanzen, Musik zu machen und so. Entsteht quasi eine nochmal größere Möglichkeit von Freiheit. Und das ist aber alles bei ihm miteinander verbunden. Also es gibt, er zitiert so religiöse Vorstellungen, es gibt so eine Tendenz auch in der Mystik, aber zum Beispiel auch also auch im Islam, zum Beispiel in der islamischen Mystik, gibt es so ein bekanntes Zitat, das sagt, Allah hat die Welt erschaffen, damit sie ihn erkennt. Also er schafft quasi die Welt und die Menschen, damit sie dann ihn erkennen. Es gibt ähnliche Aussagen, ähnliche Tendenzen. Er zitiert auch, glaube ich, so einen mittelalterlichen christlichen Mystiker, der sowas Ähnliches sagt. Ich hatte es vorhin schon erwähnt, dass sozusagen der Mensch ja also mehr als Tiere zum Beispiel in der Lage ist, eben Geschichte zu erkennen, eben ein höheres Wissen über das Dasein, über die Welt zu erlangen. Da sagt er sozusagen, ob ich jetzt also mit Göttern argumentiere oder nicht, es gibt auf jeden Fall diese Tendenz, dass sozusagen die Materie sich so organisiert oder so organisiert wird, dass sie in der Lage ist, Wahrheit zu produzieren, also Wissen zu schaffen und Dinge zu erkennen. Ja, das ist also sozusagen eine Tendenz, die schon irgendwo angelegt sein muss. Die ist ja nicht irgendwann durch einer göttlichen, also wenn man nicht gerade religiös ist, aber die ist ja sozusagen nicht durch göttlichen Funken an einem bestimmten Punkt entstanden, dass jemand sich gesagt hat, ja, jetzt machen wir mal Menschen und geben ihnen eine Seele oder so. Und das ist dann sozusagen ein noch weiteres höheres Niveau von Freiheit, einfach die Möglichkeit zu haben, durch Denken Vorstellungen zu entwickeln, Pläne zu entwickeln, diese dann auch zu kommunizieren, dadurch dann durch Austausch eben also noch weiterreichende Pläne zu entwickeln, sich zu organisieren. Das ist sozusagen alles Verwirklichung von Möglichkeiten und dadurch ein Ausdruck von Freiheit bei ihm. Das ist sozusagen die, und dann kommt er eben bei der gesellschaftlichen Gesellschaft an. Ne? Also bei ihm ist Freiheit überhaupt nicht als individuelle Freiheit denkbar. Also klar ist das ein Ding, dass man halt Möglichkeiten hat, aber sagt alles, allein der, was auch zur Sprache kommt, sozusagen die Grenzen unseres Denkens, die sind ja gesellschaftlich vorgegeben. Also das, was ich überhaupt denken kann, ist zum Teil liegt es in den Grenzen meiner Sprache, den Begrifflichkeiten, die ich habe, liegt aber ganz stark in den Vorstellungen, die mir mitgegeben worden sind, also in den Werturteilen. Nicht, wie sollte man oder wie kann man dies und das machen? Das ist dadurch einerseits vorgegeben oder zumindest also vorgegeben an Möglichkeiten, aber gleichzeitig auch beschränkt. Also es ist sozusagen selbst das bisschen, was ich als Individuum mir so denke, was ich mir so ausmale und mir so plane, ist halt zum allergrößten Teil natürlich gar nicht mein eigenes. Also das ist sozusagen, ne, dieser westliche Individualismus überbewertet halt total die Rolle des Individuums, zu sagen, ja, ich hatte eine, also eine, ich habe eine tolle Idee, auch das ganze Geniekonzept und so, ich habe eine tolle Idee, sagte das ist natürlich Quatsch, weil alles, was ich schon weiß, ist halt was Leute vor mir herausgefunden haben. Das ist gesellschaftliches Wissen, das über Generationen und dann über ein Bildungssystem oder über Familie oder was auch immer, über religiöse Institutionen an mich weitergegeben worden ist. Und wenn ich das ignoriere, dass alles, was ich denke, ne, auch in der Sprache stattfindet, die gesellschaftlich gewachsen ist über Jahrtausende, das zu ignorieren und zu sagen, ich hatte eine tolle Idee, ist halt quasi, also er sagt das jetzt nicht so, ist halt quasi lächerlich. Ist halt eine totale Verdrehung der Realität. Das ist halt das meiste, was wir sind, ist eben gesellschaftlich und das Individuum ist da sozusagen spielt nur die Rolle eines letzten Gliedes in einer unendlich langen Kette, die sich über quasi Jahrmillionen hinwegstreckt. Was nicht heißt, er ist jetzt nicht jemand, der sagt, individuelle Freiheit ist völlig egal, so das Kollektiv ist alles irgendwie und wir müssen uns ne, dem keine Ahnung, dem Kollektiv unterordnen oder so, also halt auch überhaupt nicht. Eher zu sagen, individuelle Freiheit und die Möglichkeiten für uns als Individuum dieser Freiheit was hinzuzufügen, sind gesellschaftlich bedingt. Wir verdanken sie der Gesellschaft und um unsere Möglichkeit, individuell Freiheit zu vergrößern, müssen wir das Maß an gesellschaftlicher Freiheit vergrößern. Das heißt, ne, also wieder zurück zum Anfang der Diskussion, ne, wenn aus irgendwelchen Gründen die Gesellschaft nicht frei ist, weil es in ihr nationale Unterdrückung gibt, weil es sexistische Unterdrückung gibt, weil es eine Klassengesellschaft ist, weil, keine Ahnung, traditionelle Autoritäten, die mich einschränken in dem, was ich tun kann, wie ich rumlaufen kann, so, dann kann ich von individueller Freiheit nicht sprechen. Ich kann da zwar drüber sprechen, aber es ist halt eine Illusion. Das ist halt eine quasi eine bürgerlich liberale Illusion zu sagen, ich habe alle Möglichkeiten, ich habe keine Ahnung. Oder ich kann, wenn ich das und das und das habe, dann kann ich halt meine Freiheit verwirklichen. Sagt, das ist halt, kann man zwar denken, aber es ist halt falsches Denken. Also sagt also nicht, also diesen Begriff von falschem Bewusstsein oder so, das ist nichts, was Özdemir jetzt verwendet, aber sozusagen Freiheit ist halt wirklich nur gesellschaftlich denkbar, aus der Gesellschaft her denkbar. Und auch die Vergrößerung von Freiheit ist halt dann sozusagen nicht wahr oder halt gut oder deswegen hat es auch eine Verbindung zur Liebe, weil es eben dadurch stattfindet, dass ich das im Kollektiv und für das Kollektiv vergrößere. Das ist sozusagen ein komplett, also ne, nach quasi 40 Jahren politischer Entwicklung ist das halt ein komplett anderer Freiheitsbegriff natürlich, als zu sagen, ne, staatliche Unabhängigkeit, Freiheit für Kurdistan so. Und das ist auch was, wo natürlich jetzt auch nicht so alle mitgehen jetzt in der kurdischen Gesellschaft oder die das halt finden das da spannend, was Öcalan da so an Sachen so schreibt, aber wollen halt vielleicht doch lieber staatliche Unabhängigkeit. Das ist vielleicht doch das höchste der Gefühle. Aber da ist sozusagen eben die Diskussion schon sehr, sehr viel weiter. Und das heißt halt, er hat sozusagen nicht die eine Definition von Freiheit. Nicht als sagen, Freiheit ist wenn oder so, das ist so eine Art zu formulieren oder zu schreiben, ist ihm eigentlich auch eher fremd, sondern es gibt einfach sehr, sehr viele Denkanstöße, bringt Aspekte rein, zwingt uns selber zu denken, das zu entwerfen, gemeinsam auch zu diskutieren, also auch nicht zu sagen, eine Person kann sich hinsetzen und irgendwie ein Konzept für irgendwas machen, sondern alles ist ohnehin schon gesellschaftlich vermittelt und kann auch nur sozusagen wirkmächtig werden, irgendwelche Konsequenzen haben, wenn es gesellschaftlich vermittelt ist. Also sozusagen die, nicht eine individuelle geistige Leistung von einer Person, die irgendwas schreibt, so inklusive ihm selber, ist halt, hat halt nur dann Sinn, wenn es gesellschaftlich verbunden ist. Nicht? Also er begreift sich auch nicht sozusagen als eine, keine Ahnung, als nicht individuellen Autor oder Intellektuellen oder so, sondern als Teil von einer Organisation, als Teil von der Bevölkerung, als Teil von einer Bewegung, die mit ihm sozusagen kommuniziert. Also es ist sozusagen alles, ist halt Vorschlag oder ist halt Diskussionsbeitrag zur Bewegung und hat halt nur dann irgendwie einen Sinn, wenn es gesellschaftlich aufgegriffen wird. Das heißt, das Ergebnis von so einem, von über Freiheit so zu denken, ist halt eine Abkehr von sehr, sehr simplen Konzepten wie eben, ne, nationale Unabhängigkeit oder so, sondern sehr ein viel komplexeres Denken zu sagen, ne, auch in Kurdistan, wenn es gelingt, halt einen Teil von Kurdistan zu befreien, so beispielsweise Rojava oder so, und diese Bücher sind ja alle geschrieben, quasi bevor jetzt die Revolution in Rojava war, führt halt automatisch dazu zu sagen, es bringt halt gar nichts, wenn wir da jetzt einen kurdischen Nationalstaat errichten, nicht, sondern Freiheit ist nur dann denkbar, wenn wir halt möglichst viele Gruppen einbeziehen, wenn sie als Freiheit für alle verschiedenen, also mit dieser ganzen Diversität und Verschiedenheit zusammengedacht wird. Nur dann können wir halt sagen, wir bewegen uns hin zu mehr Freiheit. Also weil das jetzt ein bisschen längere Dings war, wollte ich das eben nicht mehr noch vor der Pause kurz reinschieben, was Freiheit ist. An dieser Stelle folgen zwei Redebeiträge. Die erste Person spricht den Ansatz des Universalismus an. In der deutschen Linken gäbe es den Ansatz, dass es bestimmte Freiheiten gibt, die definierbar sind und die für alle zu gelten haben. Allerdings sei das ja eine etwas beliebige Aussage, denn es gibt so viele Freiheiten nebeneinander, die sich gegenseitig ausschließen. Die Freiheit eines Arbeitgebers beispielsweise zu tun, was er oder sie möchte, schließt ja die Freiheit der Arbeitnehmerin aus. Die zweite Person gibt mehrere Denkanstöße und nennt den Satz, Freiheit ohne Gleichheit ist ein Dschungel und Gleichheit ohne Freiheit ist wiederum ein Gefängnis. Wenn der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer also keine gemeinsamen gesellschaftlich von allen anerkannten Mechanismen oder Denkweisen von Freiheit haben, dann kann es keine Freiheit für beide geben. Außerdem spricht die Person die europäische Denkweise an, dass ein Individuum das kleinste unteilbare Teil der Gesellschaft sei. Aber ein Individuum und auch eine Gesellschaft kann nicht unteilbar sein. Ein Individuum muss sich teilbar machen. Es muss sich fragen, was es bedeutet, selbst und individuell frei zu sein. Es muss sich fragen, was es wirklich ist, wie die Gesellschaft es geprägt hat und was ihr oder ihm von der Gesellschaft aufgezwungen wird. Auf das Geschlecht bezogen schreibt Öcalan dazu ja, dass ein Mann beispielsweise nicht auf die Welt kommt und direkt männlich geprägt ist, sondern die Gesellschaft ihn zum Mann macht. Ja, also das Beispiel jetzt mit, also in der Klassengesellschaft, Leute, die die Kontrolle über die Produktionsmittel haben und Leute, die gezwungen sind, irgendwie Geld zu verdienen und deswegen zu arbeiten, das ist jetzt nicht wirklich sozusagen in der Diskussion von Freiheit zu fassen. Also es ist halt frei, wäre halt zu sagen, dass gesellschaftlich, also von Gleichen gleich bestimmt wird, wie die Sachen, die gebraucht werden, erzeugt werden. Und nicht, dass jemand irgendwelche Sachen besitzt und andere davon ausschließen. Also, ne, das ist halt, ich meine, da muss ich gar nicht sozusagen bei Öcalan anfangen. Das ist ja eine, also finde ich einen schönen Satz, kannte ich tatsächlich noch nicht. Ich, okay. Ich denke halt bei sowas dann immer an so einen anderen. Das ist, da war leider auch vergessen, von wem der ist, ist aber vielleicht auch nicht so wichtig. Das so ein bisschen satirisch. Der sagt halt, das Gesetz in seiner majestätischen Gleichheit verbietet es Reichen wie Armen, Brot zu stehlen und unter Brücken zu schlafen. So, ist halt eine formale Gleichheit, darf halt niemand unter Brücken schlafen und Brot stehlen, aber der Reiche braucht es halt auch nicht wirklich. Also sozusagen so eine formale Gleichheit und das ist halt so diese Gleichheit des bürgerlichen Rechts, die halt irgendwie eine Rechtsordnung dafür schafft, dass der nicht, dass weiter die Arbeiterinnen dafür ihren, damit sie Miete zahlen können, arbeiten müssen, weil sie Geld brauchen und andere Leute einfach von ihrem, ja, also verstehst, wo das hingeht. Das ist halt sozusagen eine, Das hast du in der gesamten Kritik ja egal ob sozialistische oder anarchistische Tradition, die so eine Gleichheits- und Freiheitsvorstellung da kritisiert eigentlich. Es folgt ein Redebeitrag. Die Person spricht nochmal den Trugschluss an, dass der Gesellschaft immer eingeredet wird, dass sich Freiheit nur aus individueller Freiheit heraus definiert. Aber das Wichtige sei ja die befreite Gesellschaft. Und alle gewaltvollen Strukturen formulieren genau das dann andersherum. Die mit dem Gewaltmonopol wollen natürlich keine befreite Gesellschaft, denn dann gäbe es ja freie Individuen, die selbst entscheiden würden und über deren Köpfe hinweg nicht entschieden werden könnte. Ich wollte jetzt auch noch gar nicht sozusagen in diese Wirtschaftsdiskussion reingehen, weil genau an diesem Beispiel von dem Fabrikbesitzer, dem Arbeiter, macht das dann auch ganz viele andere Diskussionen noch auf. Nämlich na, die Frage, wie sozusagen, also die ganze Klassenfrage sozusagen auf dieses klassische Beispiel hin. Aber ein anderer Punkt ist ja, dass diese Situation, von der du sprichst, auch dass gesetzliche Gleichheit irgendwie von da garantiert ist, ist ja eine staatlich vermittelte in der bürgerlichen Gesellschaft. Das heißt, wenn es nicht den Staat gäbe und die Drohung mit Polizei und Gericht, dann würden die Arbeiter den Chef einfach rausschmeißen und die Fabrik übernehmen. Also, ne, insofern, und in traditionellen Dings, wenn halt irgendwie, keine Ahnung, die Leute für den Ara arbeiten, dann hast du halt feudale Autoritäten. Das ist ja sozusagen keine individuelle Leistung oder Freiheit, von dem sich so zu organisieren, dass die Leute für ihn arbeiten, sondern das ist halt was historisch und über vorbestehende Gewaltverhältnisse ja vermittelt ist, dass es überhaupt in die Situation kommt. Und jegliche Kritik an diesen Verhältnissen, von wem auch immer, richtet sich ja dahin, mehr Gerechtigkeit, mehr Gleichheit zu schaffen und diese Verhältnisse aufzuheben, die das nötig machen oder die dazu geführt haben. Das heißt, das ist halt ein Ansatzpunkt, verschiedene Sachen auch zu kritisieren oder zu diskutieren, nicht? Also so ein Freiheitsverständnis, so ein Rechtsverständnis, so ein Verständnis, so ein Gewaltverständnis eigentlich, wo es quasi ganze strukturelle Gewalt da drin, dass Leute gezwungen sind, ihre Arbeitskraft zu verkaufen. Dann das Staatsverständnis, dass halt eine Rechtsordnung aufbaut, dass diese ganzen, den Fortbestand dieser ganzen Situation garantiert, bis dahin, dass die Leute glauben, dass das irgendwie gerecht wäre und gar nicht mehr sozusagen geistig in der Lage sind, das in Frage zu stellen, dass das halt eigentlich eine Ausbeutung ist. Nicht daran, und auch, also tatsächlich taucht gerade dieses klassische Beispiel taucht halt andauernd auf Virgil wieder auf in verschiedenen Zusammenhängen, was zu diskutieren. Also ein weitgehendes Ding, wo er das diskutiert, ist halt, er hat halt so eine gewisse Abneigung, eigentlich auch immer schon gehabt, gegen dieses Hochhalten von Arbeitern. Also dass nicht die kommunistische Parteien in der Türkei halt sagen, so es leben die Arbeiter und es lebe die Arbeiterkultur und es lebe das Proletariat und so. Stellt sich da eher auf die Seite, was ich halt eher bei so anarchistischen Denkrichtungen verorten würde, zu sagen, dass man muss halt das Arbeitersein kritisieren. Also man kann auch nicht nur den Boss kritisieren und den Kapitalisten und den Fabrikbesitzer oder so, sondern dieses Verhältnis, dass es überhaupt Arbeiter gibt. Also sozusagen die Tatsache, dass Leute Arbeiter sind oder sein müssen, das ist halt der kritisierenswerte Zustand. Und es ist auch nicht die Person des Bosses und es ist auch nicht die Klasse, sozusagen die Klasse der Kapitalisten hat, das ist halt eine sozusagen faule, also sozusagen denkfaule Kritik zu sagen, das sind irgendwie die Bösen oder die halt so zu kritisieren, sondern die Verhältnisse, die diesen Austausch von Arbeitskraft gegen Geld überhaupt notwendig machen. Und das sozusagen, ich meine, das ist auch nicht der Erste, der es macht natürlich, das ist auch sozusagen, gibt es ja schon lange und auch schon verschiedene Richtungen. Und ja, ich komme jetzt in die Ökonomie rein, nicht? Da geht er dann halt in die Frage, dieser Austausch von Arbeitskraft gegen Geld ist halt ein Gewaltverhältnis, auch, eigentlich ist auch schon der Austausch Ware gegen Ware oder Ware gegen Geld ist schon ein Gewaltverhältnis. Und allein die Notwendigkeit, irgendeine Ware oder irgendein Gegenstand für den Austausch zu produzieren, sodass er halt Warencharakter annimmt. Schon das ist eigentlich ein Gewaltverhältnis, was du erst oder damit kommt sozusagen schon Unfreiheit und Unterdrückung in den simpelsten Austausch zwischen Gemeinschaften rein. Das führt jetzt in eine ganz andere Richtung, natürlich die Diskussion. Aber zeigt auch nochmal so ein bisschen, wie grundsätzlich er sozusagen immer versucht, das auf die wesentlichen Sachen oder auf die elementaren Sachen zurückzuführen und alles irgendwie komplett nochmal zu durchdenken. Im nächsten Redebeitrag greift eine Person politische Orientierungen auf. Öcalan's Freiheitsverständnis habe ja anarchistische Tendenzen, aber die PKK sei traditionell gesehen eine Arbeiterinnenpartei gewesen, die eher keine anarchistischen Positionen vertreten hat. Und die Person greift Bubchen auf, der Anarchist gewesen sei, und fragt, ob sich Öcalan auch irgendwo verortet. Außerdem möchte die Person wissen, wo sich die PKK aktuell im politischen Spektrum verortet. Also Bukcin war Anarchist, ja, aber Bukcin war auch Kommunist und er war auch libertärer Sozialist, also er war auch schon vieles in seinem Leben. Also er hat quasi wirklich angefangen, quasi in der, ich glaube, was war die kommunistische Jugend der USA, und die waren halt stalinistisch, und er hat sich dann mit denen überworfen, ist dann irgendwie trotz, also als Mögliche schon so gemacht, hat sich am Ende auch mit den Anarchisten überworfen, gesagt, lehnt auch die Bezeichnung Anarchist für sich ab. So. Ja, nee, das ist nicht, am Ende nicht mehr Anarchist gewesen. Also, wie man es. Ich bin gar nicht sicher, ob er dann wieder sich selber auch libertärer Sozialist genannt hat, aber dass dann USA nochmal sich libertär zu nennen, ist ja auch ein zweischneidiges Ding immer, weil ja auch die, sozusagen, also die Radikalen, Radikalliberalen nennen sich ja auch libertär. Egal, aber. Also, Öcalan ist erstmal gegen. Also, hat sich sehr stark wegbewegt von solchen Klassifizierungen. Also hat also auch schon der Sozialismus der PKK war immer so ein bisschen Marke Eigenbau. Also es war ein ausdrückliches Distanzieren von sich an bestimmten bestehenden Theoriegebäuden oder Staaten so auszurichten. Also es gab halt in der Türkei verschiedene kommunistische Parteien, die sich dann entweder an der Sowjetunion ausgerichtet haben oder an China oder an Albanien oder was gibt es noch? Was gab es noch? Keine Ahnung, teilweise an einzelnen Personen auch. Das hat die PKK nie gemacht, sondern hat schon versucht, auch so ein bisschen eigene Linie da zu entwickeln. Die Bezeichnung mit der Arbeiterpartei, die war schon immer so ein bisschen, weiß nicht, umstritten, aber das war immer schon ein bisschen, haben die auch selber gesagt, dass es natürlich nicht wirklich ihre Basis irgendwie die Arbeiter in Kurdistan sind, weil es in Kurdistan kaum so ein klassisches Industrieproletariat gibt, weil es keine Industrie gibt, sondern dass es halt natürlich eine bäuerliche Gesellschaft ist. Das war eher sozusagen sich als Teil von so einer nicht revolutionären Klasse so zu verorten. Er verwendet ganz selten solche Kategorisierungen. Irgendwo dann in den 2500 Seiten irgendwie kommt dann auch mal vor, dass er das halt schon immer noch als wissenschaftlichen Sozialismus bezeichnen würde. Das System, das er so, also wie er so denkt und was er so vorschlägt. Wobei er aber eben sowohl, hatten wir vorhin schon sozusagen den Teil des wissenschaftlich sehr stark kritisiert und sehr stark von dem absetzt, was so nicht in Sowjetunion und DDR irgendwie wissenschaftlicher Sozialismus hieß, weil eben dieses Wissenschaftsverständnis ein anderes ist. Und zum anderen aber Sozialismus, da war immer schon, fand ich, eine sehr schöne Definition, dass er, für ihn ist eigentlich Sozialismus ist so ungefähr das gleiche wie Sozialwissenschaft. Also für ihn ist Sozialismus eigentlich die Wissenschaft von der Veränderung von Gesellschaft. Wobei Veränderung jetzt, oder Wissenschaft von, heißt halt nicht nur das zu beobachten oder zu analysieren oder zu theoretisieren, sondern halt das auch zu machen, also Gesellschaft zu verändern. Also sozusagen Veränderungen zu verstehen und aber auch herbeizuführen. So, das ist sozusagen seine Sozialismusdefinition. Wobei ich nicht, also die habe ich ganz, ganz früher mal gelesen. Ich weiß nicht, ob er die sozusagen immer noch wiederholt, bin ich gerade nicht sicher, aber glaube ich schon, dass man das so sagen kann. Insofern entzieht er sich so einer Klassifikation, zu sagen, ich bin jetzt Anarchist oder ich möchte, dass die PKK jetzt anarchistisch wird oder so. Das ist überhaupt nicht sein Ding. Weil die Er versteht diese Bewegung von dem, was er eben als demokratische Zivilisation postuliert, eher als so eine Bewegung, die all das aufgreift, was historisch auch an Bewegung da war. Also wohl eine nicht, die sozusagen diese ganze Entwicklung des Universums quasi bis heute versteht, aber auch die alle Widerstandsbewegungen als Teil der eigenen Tradition begreift. Also egal, ob das jetzt, keine Ahnung, Nomaden waren, die gegen die allerersten Staaten hatten, nicht, oder Anhängerinnen des Kultes der Muttergöttin, die was gegen diese patriarchalen Priesterreligionen hatten, oder ob das jetzt alle sozialistischen Bewegungen von irgendwie den Frühsozialisten über Marx, Lenin bis heute sind. Das ist für ihn alles sozusagen Teil, oder das ist auch für die PKK, das ist Teil ihrer gemeinsamen Tradition. Also sie lassen nicht irgendwie die Tradition des eigenen Sozialismusverständnisses irgendwie bei Marx anfangen, sondern es ist eher so eine Teil von so einer Menschheitsbewegung. Deswegen entzieht sich das so ein bisschen so einem Etikettieren, ist das jetzt mehr. Aber ich meine, die Frage ist schon klar, es ist schon sehr, sehr, sehr viel anarchistisches Denken eingeflossen, gerade weil die Staatskritik so zentral ist. Genauso könntest du auch argumentieren, es ist einfach sehr viel feministisches Denken eingeflossen, was sich halt aus einer Kategorisierung irgendwie, ist das jetzt anarchistisch oder nicht, eigentlich entzieht. Ist halt auch, also mindestens genauso zentral wie diese Herrschaftskritik ist halt die Patriarchatskritik. Insofern würde ich das ungern jetzt auch so irgendwie mit einem Wort beantworten wollen. Nee, die PKK ist jetzt so und so, der Öcalan bezeichnet sich so und so. Macht es teilweise in der Bündnispolitik ein bisschen schwieriger, weil in vielen Teilen der Welt, also Genossin, die in Peru war, bei den Maoisten, sagt, es ist fürchterlich, noch bevor die zu dir guten Tag sagen, sagen sie, bist du Marxist-Leninist, Maoist. So, weil die dich halt auch klassifizieren wollen. So. Das sind, nee. Wieso? Weiß ich nicht, was sie gesagt hat. Aber. Also es macht es schwierig, ne? Weil sozusagen, also traditionelle, nicht orthodoxe Marxistinnen, die sagen, ja, die PKK ist halt voll in den Anarchismus abgedriftet und vertritt nicht mehr die Lehre von Marx und Engels. Nicht? Und so Anarchisten sagen vielleicht, irgendwie, da steckt aber noch ganz schön viel, keine Ahnung, sozialistisches Organisationsverständnis drin oder so. Irgendwie Feministinnen sagen, ey, was soll das überhaupt mit diesem Öcalan? So, könnt ihr nicht irgendwie Frauenbewegung für euch alleine machen? Also so, das ist halt, ne? Hier war aber rechts noch was, oder? Im nächsten Redebeitrag spricht eine Person an, dass Macht bzw. Machtverhältnisse ja eine wichtige Rolle spielen in der Debatte um eine freie Gesellschaft. Eine freie Gesellschaft sei ja eine, in der es keine Machtverhältnisse gibt. Und die Person fragt, ob es für Öcalan um den Ansatz geht, sich in die Richtung einer Gesellschaft zu bewegen, die möglichst wenig Machtverhältnisse hat, oder in die Richtung einer Gesellschaft, die aktiv Machtverhältnisse abbaut. Und daraufhin fragt eine andere Person, ob der Mensch das eine ohne das andere überhaupt haben kann. Also, wie wollen Menschen denn zu einer Gesellschaft ohne Machtverhältnisse kommen, in einer Welt, die von Machtverhältnissen geprägt ist? Diese Gesellschaft sei ja dann keine Insel. Und die erste Person sagt, dass das ja eine Frage der Utopie sei, die angestrebt wird. Gibt es die Abwesenheit von Macht oder gibt es immer nur neues Erkennen von Macht? Also ist das eine ist sozusagen die Frage von der Utopie. Du hast ja sozusagen, ich habe so das immer so ein bisschen so aufgefasst, sozusagen, dass sich nicht Anarchismus und Sozialismus irgendwie zwar in ihren Methoden und ihren Strategien und Organisationsformen zu unterscheiden, aber dass sozusagen das Ziel der klassenlosen Gesellschaft, sozusagen wie das sich vorgestellt wird, ja eigentlich nicht so groß unterschiedlich ist. Aber natürlich die Frage von, wie man da hinkommt und wie man es dafür organisiert und was man dafür Methoden anwendet, ist natürlich eine ganz entscheidende dabei. Und da Öcalan macht halt nicht irgendwie, ne, 2000 Seiten irgendwie Visionen, wie schön irgendwie der Kommunismus wäre, sondern es geht natürlich um eine Kritik der bestehenden Verhältnisse und gleichzeitig aber auch um Vorschläge für die Organisation. Also es ist halt, wenn ich sage, nicht Freiheit ist irgendwie gesellschaftlich nur definiert, dann ist halt seine Antwort auf alles ist halt immer Organisierung. Also man muss halt das dann auch wirklich organisieren, wo man irgendwie hin will. Sonst bleibt es halt irgendwie ein Traum, also eine Utopie, nicht im Sinne von irgendwie einem Bezugspunkt, auf den man sich hinbewegt, sondern einfach nur so ein abgehobener Traum. Und was sich da tatsächlich auch sehr stark verschoben hat, also in Jahrzehnten der politischen Praxis, ist, dass er heute sagt, naja, wir haben halt natürlich viel gefordert und da, ja, klar waren wir für den Sozialismus und den Kommunismus und nicht für ein unabhängiges Kurdistan, wo wir dann halt alles hätten besser machen wollen und viel demokratischer und sozialistischer und so. Aber wir haben uns eigentlich nicht wirklich damit auseinandergesetzt, wie das denn funktionieren soll. Also wie, ne, was, wenn wir einen Staat gehabt hätten, was wir denn damit hätten machen wollen oder so. Und sozusagen eher auf diese Utopie gesetzt, auf diese grundsätzliche Forderung nicht, dass dann halt irgendwie, dass man da Freiheit verwirklichen könnte. Und das sieht er mittlerweile als einen grundsätzlichen Fehler an und sagt, wenn wir nicht in dem, wie wir sind, also wenn wir die Revolution sozusagen auf so einen Punkt hin projizieren, sagen, an dem Punkt ist die Revolution. Und wenn wir nicht jeden Tag, also das tun und nicht jeden Tag die Revolution leben, also jeden Tag die Verhältnisse versuchen aufzubauen und in unseren eigenen Beziehungen, in eigenen Organisationsformen so zu leben, wie wir letztlich auch leben wollen, also mit mit dem Kollektivismus, mit der Verwirklichung von individueller Freiheit, durch kollektive Freiheit, nicht, also diesem sozusagen, dass die Suche nach Wahrheit gleichzeitig der Versuch ist, eben Liebe zu schaffen. Das war auch gestern so ein bisschen in diesem Video zu sagen, ne, wir schaffen hier, was wir hier machen, ist, wir schaffen die Liebe. Wenn man das sozusagen alles nicht zusammendenkt, dann kann das auch nicht funktionieren. Das heißt, dieser Versuch, eine durchaus ja hierarchieorientierte Bewegung halt zu verändern, hin zu was halt diese Hierarchien eben nicht reproduziert, sondern eben abbaut und aktiv angreift, bekämpft, also gerade auch im Verhältnis zwischen Frauen und Männern in der Bewegung, ist halt gleichzeitig das Instrument, was auch diese Befreiung für die Gesellschaft erkämpfen soll. Weil nur dadurch, dass man das selber lebt, selber praktiziert, selber versucht aufzubauen, im Kleinen, kann es halt als Beispiel dienen oder als Ausgangspunkt für gesellschaftliche Veränderungen. Also es gibt so einen Text aus den späten 90ern, der heißt irgendwie der Sozialismus in der PKK, so eine Broschüre, vielleicht hat das jemand gelesen, mir fällt gerade der Titel. Nee, von Duran Kalkan, der Sozialismus in der PKK ist der, keine Ahnung. Auf jeden Fall ging es eigentlich auch schon damals darum zu sagen, ja, wir sind nicht irgendwie Sozialisten, weil wir den Sozialismus aufbauen wollen oder so, sondern wir sind Sozialisten, weil wir den Sozialismus in der PKK leben. Also nicht mit genossenschaftlichen Beziehungen, ohne Privateigentum, mit kollektiven Strukturen, mit internen demokratischen Strukturen und so weiter. Und halt jetzt, also was halt sehr stark noch dazugekommen ist, halt sozusagen in der diese Patriarchatskritik zunächst an sich selber zu praktizieren, also nicht hinzugehen und zu sagen, ihr seid alle Sexisten oder so, in die Gesellschaft so reinzuwirken, sondern zu sagen, ja, was ist denn nicht für mich als Mann, wie bin ich denn von sexistischen Vorstellungen geprägt und was habe ich denn da von der Gesellschaft verinnerlicht und wo drückt sich das heute in meinem Handeln aus? Und das gleiche aber auch für die Frauen, zu sagen, ja, wo haben wir denn Vorstellungen von, keine Ahnung, Unterwürfigkeit oder natürlichen Hierarchien oder Beschränkungen im Kopf, das, was wir machen können, was wir nicht können, warum vertrauen wir als Frauen einander nicht und so all diese Sachen bei sich selber sozusagen zu diagnostizieren und aber auch zu therapieren, also dann andere Strukturen aufzubauen und dann daran zu sehen, okay, was ist eine Kritik an der Gesellschaft, was funktioniert und wo können wir Alternativen verwirklichen und demonstrieren und das dann zu nehmen und damit zu gehen und versuchen, gesellschaftliche Strukturen zu verändern. Und nicht über eine theoretisch entwickelte Kritik, die Gesellschaft ist so und so und so, in der Gesellschaft gibt es so Klassen und Patriarchat und lalala und das kritisieren wir. Also weil das ist ja eine Herangehensweise, die ich sozusagen aus der Perspektive aus in Deutschland viel sehe. Dass halt Sachen einfach kritisiert werden, irgendwie Täter benannt werden, zu sagen, ey, du bist Rassist, du bist Sexist oder so und dann versucht wird, dagegen zu kämpfen, indem man das einfach denunziert und versucht anzugreifen. Aber nicht unbedingt programmatisch das in den Mittelpunkt stellt, eine Alternative zu leben und dadurch ein positives Beispiel zu setzen, ist vielleicht übertrieben, aber also sozusagen der Mechanismus, wie man sich Gesellschaftsveränderung vorstellt oder wie man Kritik anbringt, um irgendwas voranzubringen, ist halt ein komplett anderer, glaube ich.